1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns ganz pünktlich heute zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, Dienstag auf Mittwoch, freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und vergesst nicht, wenn ihr mailt, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Roman und der ist 49. Hallo Roman. Das stimmt, hallo. Das stimmt, das ist gut. Um was geht's bei dir, Roman? Ja, für alle anderen wahrscheinlich überhaupt nicht spektakulär, dieses Thema. Für mich ist es natürlich eine ganz große Nummer, die mich auch wirklich zerreißt. Das ist 15 Jahre Ehe, die kaputt ist. Vor 3 Jahren hat meine Frau mir eröffnet, dass sie nicht mehr möchte. Tja, und seit 3 Jahren kämpfe ich um diese Ehe und es ist mir eben nicht gelungen. Seit 3 Jahren kämpfst du um die Ehe? Was heißt das? Ich kämpfe seit 3 Jahren um die Ehe. Gehst du deiner Frau seit 3 Jahren auf die Nerven? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich genau das Verkehrteste gemacht, was man machen kann, was eher dazu geführt hat, dass ich sie von mir weggetrieben habe, als das, was ich eigentlich wollte. Sicherlich, ja. Erzähl mal, was du machst oder was du gemacht hast in den 3 Jahren. Oh, schwierig, das alles zu ordnen wieder, in der Kürze auch der Zeit, ja. Naja, ich habe mir schon viel Mühe gegeben, fast angefangen von Kleinigkeiten, mit denen man versucht, eben seiner Frau eine Freude zu machen oder auch Liebesbeweise zu liefern, für das, was man auch erkannt hat, was man in den Jahren davor vielleicht falsch gemacht hat und so weiter. Dann geht's natürlich auch so, wenn das nicht mal reflektiert wird oder auch ins Leere läuft, dann schlägt das natürlich auch irgendwo mal um in Frust. Und dann gibt's dann eben in diesen 3 Jahren auch natürlich so Wellen, wo es mal das, wo man das Gefühl hat, es greift, es funktioniert was, man kann behutsam wieder was aufbauen oder so. Und auf der anderen Seite hat man aber genau wieder den Frust dann gehabt, weil es eben nicht so war, weil es nicht zurückkommt. In diesen 3 Jahren seid ihr räumlich auch voneinander getrennt? Nee, das sind wir erst so richtig seit 3 Monaten erst. Ach so. Es gab mal zwischendurch schon eine räumliche Trennung für 1 Jahr. Dann war ich auch wieder da. Wir haben ein gemeinsames Zuhause mit 3 Kindern. Da war ich dann eben auch da. Das hat auch zwischendurch mal alles so ganz gut funktioniert aus meiner Sicht, aber ich glaube eben bei ihr war es wirklich schon durch und schon viel, viel länger. Was war denn eigentlich ihr Grund? Wie hat sie dir das erklärt, dass sie aus der Ehe raus will? Naja, das ist sicherlich dieses schleichende Gift, was man immer so berühmterweise sagt, was da so entsteht im Laufe einer Ehe, was man am Anfang gar nicht so merkt, wo man sich auseinanderlebt, wo auch Fehler passieren im Umgang vielleicht. Es gab auch mal wirtschaftliche Schwierigkeiten eine Zeit lang. Da kommt eins zum anderen und dann geht vielleicht im Stillen was kaputt. Aber sie muss dir doch vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Schon, ja. Aber sie muss dir doch eine Begründung gesagt haben. Ich mag nicht mehr, ich liebe dich nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja, genau, dass die Liebe einfach verloren gegangen ist. Ah, ja. Genau. Wie hat sie denn in diesen 3 Jahren, in denen ihr dann eben nicht mal richtig getrennt wart, also räumlich getrennt wart, wie hat sie das denn aufgenommen, wenn du immer wieder versucht hast zu, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, zu baggern? Ja, es ist schon richtig ausgedrückt. Und am Ende war es ja so, muss ich mir ja selber auch eingestehen, dieses Baggern. Wie soll ich sagen? Ich habe zwischendurch das Gefühl gehabt, dass sie das auch gut angenommen hat. Mhm. Und das hat mir natürlich auch bei mir ausgelöst, dass ich immer wieder Hoffnung gemacht habe. Ja. Und das ist ja auch genau, was mich so zerreißt. Dieses immer wieder Hoffnung machen und dann zu sehen, es scheint aber doch so zu sein, dass es bei ihr endgültig ist. Jetzt ist sie seit 3 Monaten weg. Also ihr seid, seit drei Monaten wohnt ihr nicht mehr zusammen. Das Endgültige kommt erst seit ein paar Tagen, muss ich sagen, weil ich habe mich kürzlich mit ihr getroffen und habe ihr einfach mal gesagt, ich brauche jetzt echt deine Hilfe. Du musst mir einfach jetzt mal sagen, wie es wirklich um uns steht, was aus deiner Sicht. Gibst du uns noch eine Chance? Gibt es da noch irgendetwas, was du uns einräumst als Möglichkeit, als Chance? Oder ist es für dich definitiv durch? Ja. Und da hat sie mir gesagt, Für sie ist die Ehe gescheitert, ja. Und sie sieht da auch keine Möglichkeiten mehr, oder sie kann sich nicht vorstellen, dass es zwischen uns jemals wieder was werden wird. Die hat nächste Frage war natürlich von mir. Hat sie neu? Kannst du dir ja vorstellen, gibt es da jemanden? Mhm. Und das hat sie bisher immer verneint, aber jetzt sagt sie, es gibt zumindest jemanden, wenn sie mit dem zusammen ist, dass es ihr gut tut. Sie würde nichts mit ihm haben, aber er würde ihr gut tun. Und das bekommt für mich natürlich so eine Endgültigkeit. Und ich krieg's einfach nicht hin, diese Endgültigkeit auch anzunehmen. Also sprich, ja. Das Thema ist ja letztendlich loslassen. Ja, ja. Das, ich meine, du hast es ja 3 Jahre versucht. Und offensichtlich waren wahrscheinlich schon vor 3 Jahren die Signale klar. Und sie hat vielleicht auch für sich noch so ein bisschen taktiert. Mhm. Und jetzt, wo da jemand ist, traut sie sich auch, was natürlich eine schwache Seite auch von ihr ist, jetzt traut sie sich vielleicht auch, diesen definitiven Satz zu sagen. Aber egal, wir wollen da keine Vorwürfe machen. Entscheidend ist ja jetzt, wie du dich verhältst. Das stimmt. Und die Kinder leben, wie ist das mit den Kindern geregelt? Also da haben wir ja beide ein super Verhältnis. Irgendwas haben wir da auch richtig gemacht, ja, in unserer Ehe. Unsere Kinder lieben uns beide und wir lieben sie. Mhm. Und da ist auch der Umgang ziemlich natürlich, sage ich mal. Wie alt sind die Kinder? 9, 11 und 14. Ja, und leben die hauptsächlich bei der Mutter? Ja, ja. Ja. Mhm. Also da gibt es keinen Konflikt, das ist alles in Ordnung so. Ja, kann man so sagen. Das soll ja auch so sein. Das geht ja, um Gottes Willen, das darf ja auf keinen Fall auf die Kinder übertragen werden. Die sollen glücklich sein und so weiter. Das fällt mir natürlich schwer, wenn die Kleine zum Beispiel, die 9-Jährige, ja, mit ihrer kindlichen Leichtigkeit dann auch mir erzählt, wie sie mich liebt und wann kommst du wieder zurück und so weiter. Und man muss immer dieses lächelnde Gesicht haben und innerlich zerreißt es dich, weißt du. Das ist natürlich... Ja, oder du musst es auch dem kleinen Kind sagen, dass der Papa nicht mehr zurückkommen wird. Dass der Papa und die Mama nicht mehr zusammen sind, kein Paar mehr sind. Ich habe das bisher immer so geregelt, Domian, dass ich gesagt habe, das ist alles so temporär zu betrachten ist. Ja. Und wahrscheinlich sage ich das auch den Kindern gegenüber, weil ich selber dauernd diese Hoffnung habe. Ja, aber jetzt ist ein Moment gekommen, wo du mir das erzählt hast, wo du mal Realist werden musst. Ja. Auch deiner eigenen Selbstachtung wegen. Was willst du denn noch von der Frau hören? Das stimmt, die habe ich mittlerweile verloren. Das Gefühl habe ich auch. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich so weit habe treiben lassen, weil diese Liebe einfach so groß ist. Ja, und das sagte ich ja am Anfang schon, dass mich das einfach zerreißt. Aber jetzt ist es so, dass du wirklich mit Kraft, finde ich, mit Energie, das von dir abringen musst. Nämlich diese Position, es ist vorbei und das zu akzeptieren. Ja, aber wie? Das ist die Frage, die ich habe. Indem du erstmal die Frau in Ruhe lässt. Okay. Das ist der erste Schritt. Dann ist schon viel geholfen, dass du sie einfach, dass ihr eure Sachen regelt wegen der Kinder, das ist klar. Aber ansonsten sie komplett in Ruhe lässt und auch sie gar nicht mehr privat ansprichst. Das heißt, auf Distanz gehst. Und der zweite Schritt ist, ich weiß, das ist alles sehr schwierig. Und der zweite Schritt ist, dass du halt auch gedanklich dir all diese Träumereien und Ausflüge in die Vergangenheit verbieten musst. Weil die bringen dich nicht weiter, die reißen nur die alten Wunden auf. Ja, ich versuche mich ja zu beschäftigen mit allen möglichen Kram. Ja, lenk dich ab, genau. Ja, lenk dich ab, ja. Gelingt mir aber nicht immer, ich bin ganz ehrlich. Völlig klar, das ist mir schon klar, dass das ein harter Fall ist bei dir. Wenn du nach 3 Jahren das noch nicht geschafft hast, dann ist es jetzt höchste Eisenbahn. Es geht nur mit klarer und harter Disziplin. Und du wirst sagen, es ist schwer, und dann sage ich dir, ja, es ist schwer. Ja. Es gibt da keinen leichten Weg aus so einer Lage raus. Aber der einzige Weg führt daraus, indem man sich dazu entschließt, rausgehen zu wollen. Und das hast du bisher noch nicht getan. Das stimmt. Vielleicht noch einen letzten Satz. Ich bin dabei, gerade mir ein Unternehmen aufzubauen. Mhm. Habe eigentlich allen Grund zur Freude und auch etwas, worauf ich mich konzentrieren kann. Das ist etwas, wo ich richtig drauf fiebere, dass es auch richtig losgehen kann. Ja, sehr gut, sehr gut. Das Gott sei Dank habe ich das. Ne? Mhm. Das ist natürlich etwas für mich auch, was dann find ich sehr im gut. Mittelpunkt im Moment steht. Absolut. Wenn du jetzt nur zu Hause sitzen würdest und nur an die Vergangenheit denken würdest und deine Wunden leckst, dann ist es schlimm. Aber so hast du hast eine Sache, mit der du dich beschäftigen kannst. Aber ich will es mal so rum sagen. Würde ich heute 10 Millionen im Lotto gewinnen, ich könnte mich nicht drüber freuen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist einfach. Ich sag dir mal, wenn du jetzt anfängst, den Weg richtig zu gehen, wirst du dich in einem Jahr über 10 Millionen freuen. Das glaube ich. Und irgendwann wird auch wieder, werden die Augen offen sein, vielleicht für einen anderen Kontakt. Es muss ja nicht gleich wieder eine Ehe sein, aber zumindest für eine Beziehung oder so. Das kann ich mir im Moment überhaupt nicht vorstellen. Musst du auch noch nicht. Mal, oder? Ja, musst du auch noch nicht. Mhm. Aber du musst jetzt nach vorne gucken und nicht nach hinten und nicht irgendwelchen Fantasien nachspielen, nachträumen. Es ist alles gesagt, Roman. Ich denke auch. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Ich danke dir, ja. Sehr gerne. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, unter der ihr uns erreicht, kostenfrei 0800 220 50 50. Hier ist Markus, der ist 33. Guten Morgen, Markus. Hey, Domian. Markus, hallo. Was ist Schön, dein Thema? Dass das mal funktioniert. Hey. Ja. Was ist dein Thema? Und zwar geht's um meine Freundin. Die habe ich vor ein bisschen mehr als 3 Jahren kennengelernt. Und dann habe ich mitbekommen, dass das eine ganz schwere Alkoholikerin ist. Mhm. Tablettensüchtig. Ihr Ex-Freund war drogensüchtig, also ganz schlimm mit Heroin und Spritzen und das ganze Zeug. Der hat sie umgebracht. Dann hat sie ganz schlimme Depressionen bekommen. Ihre Schwester und ihre Mutter, die drucken bloß in sie rein und sagen, mach das, du musst arbeiten. Und dann bin ich mit ihr zusammengekommen, habe alles für sie gemacht, alles. Sie hat ja das am Anfang aber nicht gestanden. Nein, überhaupt nicht. Du hast es dann irgendwie rausgekriegt. Wie hast du es rausgekriegt? Ja, indem, dass ich habe damals noch in einem Baumarkt als Abteilungsleiter gearbeitet. Ja. Und um 3 in der Früh, weil ich aber um 5 in der Früh habe ich anfangen müssen, war die Sternhagel voll, hat ihren Kopf gegen die Regale geschlagen und alles. Mhm. Da hat sie noch bei mir in München gewohnt, hat geschrien wie eine Wahnsinnige. Und dadurch ist ihr das klar geworden, dass die Frau ein Alkoholproblem hat. Genau. Ja. Und das geht nicht um eine Flasche Schnaps oder so irgendwas, sondern da geht es um 3, 4 Flaschen Weißwein, eine Flasche Prosecco und eine Flasche Schnaps. Pro Tag? Ja. Pro Tag? So viel? Eine Flasche Schnaps und 3 Flaschen Wein? Ja. Dann ist sie doch Hammerknülle jeden Tag. Ja. Und sie nimmt auch noch Medikamente, Tabletten? Das nimmt sie ja noch mit dazu, ja. Was nimmt so sie? So Antidepressiva. Keine Ahnung, was das für welche sind. So, und mit der Frau bist du seit 3 Jahren zusammen? Mhm. Wohnst du mit der immer noch zusammen? Nein, die wohnt im Allgäu und ich bin dann sogar zu ihren Lieben, habe ich da meinen Job aufgegeben und bin dann zu ihr ins Allgäu mitgezogen. Mhm. Und da bist ihre Mutter und ihre Schwester, die sind halt sehr herzsüchtig, sag ich mal. Okay, aber du bist jetzt wieder weg aus dem Allgäu. Ich bin jetzt in München, ja. Du bist hier in München. Warum bist du mit der Frau noch zusammen? Weil ich sie lieb. Was liebst du denn überhaupt an der Frau? Das ist eine. Du siehst doch gar nicht. Das ist. Du siehst doch gar nicht. Nein, du siehst doch überhaupt nicht, was für ein Charakter diese Frau ist. Sie ist doch ständig unter Drogen, unter Alkohol. Du kennst die Frau überhaupt gar nicht. Sie ist wenn es in der Früh, bevor sie was getrunken hat. Das ist die herzlichste Frau, die hat auch schon im Altersheim gearbeitet und alles. Okay, aber wann fängt man Frau? Ja, eine herzliche Frau, das glaube ich dir auch, das mag ja auch sein. Wann fängt sie an zu trinken morgens? Das kann einmal um 7 in der Früh sein und dann kann sie erst um 10 sein. Hast du denn in einem nüchternen Zustand mit ihr mal gesprochen über ihre Lage? Ja, klar. Sieht sie denn ein, dass sie krank ist? Das sieht sie auch ein. Und warum unternimmt sie nichts? Ganze, seit ich dort nicht mehr wohne, weil ihre Eltern und ihre Schwester so einen Einfluss auf sie haben, da wird sie dann wieder depressiv und dann trinkt sie wieder. War sie dir gegenüber auch schon mal aggressiv? Ja, die hat mir einen Zahn ausgeschlagen. Die hat dir einen Zahn ausgeschlagen? Ja. Wie oft siehst du sie denn? Ja, jetzt kommt sie am Freitag kommt sie wieder und besucht mich. Wie lange bleibt sie dann? 3-4 Tage. Und wie oft kommt das vor, dass ihr euch seht? Also jetzt, die letzten 3 Monate seit März, war es jetzt 2-mal. Ach so. Nicht so oft. Also wie viele Kilometer wohnt ihr entfernt? Wie sind das? 150? Naja, so 200 Kilometer. 2 Kilometer. Ungefähr, ja. Freust du dich denn überhaupt, wenn sie kommt? Und wie? Aber sie trinkt ja auch, wenn sie dann bei dir ist. Da ist ganz komisch. Das letzte Mal, wo sie da war, da fühlt sie sich wohl, da lacht sie, da sind wir zum Jugoslawen bei uns um die Ecke gegangen, da haben wir uns eine Platte bestellt, dann haben wir einen Spezi getrunken. Und da ist überhaupt kein Akt. Da lacht sie, da hat sie eine Freude. Für mich liegt das wirklich an ihre Eltern. Hat sie auch ein Spezi getrunken? Ja. Und danach, dann zu Hause, hat sie nichts weiter getrunken? Nein, wir haben uns dann, nix. Das heißt, wenn sie dich in München besucht, ist sie trocken, kann man das sagen? Immer? Das kann man sagen. Nee, was sie mal getrunken hat, aber das darf man ja auch mal, so eine Weißweinschorle. Naja, sie darf überhaupt gar nichts trinken. Das ja, ist schon mal ganz klar. Sie darf gar nicht sein. Aber was ist das für ein Leben? Dann seht ihr euch da alle paar Monate mal. Dann geht's vielleicht mal gut, wenn sie bei dir ist. Ansonsten ist sie immer besoffen. Immer abgefallen. Ja, das ist doch furchtbar. Es hat doch auch für euch keine Zukunft. Warum? Deswegen, wie alt ist sie? Die ist jetzt 32. 32. Du hast es gerade geschoben auf die Familie, die Mutter, die Schwester. Aber sie ist doch eine erwachsene Frau. Warum geht sie nicht in eine Entzugsklinik? Ich habe zu ihr sogar gesagt, ich würde sogar mit ihr dorthin gehen, obwohl ich das Problem nicht habe. Sage ich, dann bist du nicht allein. Und, was antwortet sie? Ja, dann machen wir das. Aber meine Schwester, sagt sie dann wieder, die sagt, wir müssen da irgendwo nach Husum oder Bodensee oder was weiß ich, sonst irgendwie. Dann sage ich, nein, ich wohne in München, ich wohne in Haar. Und da ist. Was ist denn das mit dieser Schwester? Das ist eine erwachsene Frau. Wieso will die Schwester denn nicht, dass sie in eine Klinik geht? Das ist. Die hat überhaupt nichts zum Sagen bei ihren Eltern. Warum geht sie dann nicht da weg? Warum wohnt sie noch da? Das sage ich ihr ja dauernd. Dann sage ich, komm doch zu mir. Die 3-4 Tage, wenn du bei mir bist, dann bist du die glücklichste Frau. Aber sie kommt nicht. Ja, jetzt kommt sie am Freitag. Ja, gut, jetzt kommt sie dann für ein paar Tage, aber sie kommt nicht endgültig zu dir. Nein. Warum nicht? Das verstehe ich nicht. Ja, aber irgendwann ist auch mal gut mit Nicht-Verstehen. Du sagst, du liebst diese Frau, du signalisierst ihr das auch, dass du sie liebst. Du bietest ihr an, dass sie zu dir kommt, weil sie von bei dir aus eine bessere Basis hat. Du bietest ihr sogar mit in die Klinik zu gehen. Ich weiß gar nicht, ob das klug ist, das zu machen, aber egal, du hast das Angebot. Ja, ist ja nur auch eine große Geste von dir. Du hast ja auch einen Job. Und was ist da eigentlich mit ihr? Arbeitet sie auch noch zusätzlich? Nein, sie macht bloß das alles auf selbstständiger Basis. Pferde-Reitlehrerin und Massagetherapeutin. So. Dann ist es eine erwachsene Frau. Und ich habe gerade alles aufgezählt. Warum kriegt die Frau denn dann ihren Hintern nicht hoch, Mensch? Will sie eigentlich da sich totsaufen im Allgäu oder was? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber dann musst du doch irgendwann mal auch einen Hals kriegen. Da würde ich an deiner Stelle irgendwann wütend sein. Ja, was meinst du, was ich gemacht habe? Und dann hat sogar, dann hat meine Freundin Nicole einen Anfall bekommen am Klo und hat ihre Schwester angerufen und hat der Schwester erzählt, wegen Körperverletzung und alles. Wie? Was für ein Anfall auf dem Klo? Ja, da ist halt wieder besoffen ins Klo gerannt und dann ist sie rumgefallen und alles und ist dann auf der Kloschüssel gelegen. Und ich habe immer geschrien, Nicole, mach doch auf, mach mal Sorgen, weil die ist ja Borderline, hat sie ja. Okay, das war bei dir in der Wohnung. Genau. Das war bei dir. Und dann hat sie ihre Schwester angerufen und was hat sie der Schwester gesagt? Dass ich sie schlag. Ja, komm, vergiss es. Und plötzlich steht die Polizei da. Ja, furchtbar. Markus, irgendwann ist Schluss. Schluss mit lustig. Ich würde es nicht mitmachen. Ich würde der wirklich ein Ultimatum setzen, wenn du nicht sofort, gar kein großes Ultimatum, ich würde dir sagen, wenn du nicht sofort in die Puschen kommst und dir einen Platz in der Klinik besorgst, sind wir getrennte Leute. Du gehst damit ja selbst kaputt mit der Geschichte. Ich gehe selber kaputt. Domian, ich sag's dir, von in der Früh bis am Nachmittag bis auf die Nacht fange ich zum Heulen an. Ich kann nicht mehr. Ja, eben. Das heißt, diese Frau saugt dich mit in ihren Abgrund, in dem sie lebt. Ich sage dir, in solchen Fällen, so schlimm das ist, hilft immer nur eine Radikallösung. Du hast jetzt alles Mögliche schon hin und her probiert. Die einzige Lösung, die einzige Rettung besteht, indem du das Tischtuch zerschneidest zwischen euch beiden. Vielleicht in der Hoffnung, dass wenn sie dann wach wird, dass sie vielleicht in einem halben Jahr zurückkommt. Aber das darfst du ihr nicht sagen. Ich habe mein ganzes Zeug, das habe ich alles nur bei denen. Ja, dann nimm dir ein Auto und hol es ab. Das ist ja kein Argument, Mensch. Ja. Verstehst du, ich meine es ja nur, du musst es wirklich dir zum Schutz machen. Dass du dich jetzt klarer verhältst. Du tust es für dich und du tust es auch für sie. In der großen Hoffnung, dass sie durch das Erdbeben einer Trennung wach wird. Das weiß ich nicht, das kann kein... Ja, aber das Erdbeben hat sie ja schon gehabt. Ihr Ex-Freund hat sie ja schon... Markus, wenn es so ist, dann musst du vielleicht auch irgendwann akzeptieren, dass das nicht die Frau für dich ist. Dann wirst nicht die Macht haben, diese Frau in die Gesundheit zu führen. Du hast es nicht. Bei all deinem guten Herz und deinem guten Wollen. Aber du schaffst es nicht. Und das ist auch, kein Mensch wirft dir das vor. Dann musst du eine Konsequenz ziehen. Aus all dem und für dein Leben. Okay. Pass auf. Ich kann dir zu diesem Fall wirklich jetzt so mehr nicht sagen. Das macht nichts, das hat mir jetzt schon geholfen. So, aber auf jeden Fall würde ich jetzt meine Psychologe nochmal anrufen, denn ich glaube, dass du auch noch dringend Hilfe brauchst. Du lebst in München, da gibt es sehr viele Anlaufstellen, wo du dir auch noch permanent Hilfe holen kannst. Das wird die Sabine, meine Psychologin, dir jetzt gleich sagen. Okay? Danke sehr, Domian. Gut, du legst auf und Sabine ruft dich gleich an. Gute Nacht noch. Gute Nacht. Tschüss, mein Lieber. Ciao. Tschüss. Bitte, ciao. So, mein Lieben, 1.23 Uhr haben wir. Und ich möchte euch gerne unser Thema für morgen erzählen. Morgen heißt unser Thema Katzen. Ich möchte gerne mit euch über Katzen reden. Und zwar rundherum alles, was mit Katzen zusammenhängt. Und stelle euch ein paar Fragen. Also hat euch zum Beispiel schon mal eine Katze das Leben gerettet? Oder hattet ihr wegen einer Katze oder durch eine Katze einen Unfall? Habt ihr vielleicht eine schlimme Katzenallergie oder seid ihr Katzenhasser? Es gibt auch Menschen, die hassen Katzen, aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel weil sie allergisch sind oder einfach weil sie diese Tiere nicht mögen. Hattet ihr vielleicht schon mal ein übernatürliches Erlebnis mit Katzen oder irgendeinen Katzentick? Ich habe ja schon mal erzählt, oder die Stammzuschauer und Zuhörer wissen das, vor vielen Jahren hat uns mal jemand angerufen, eine Frau, die immer nachts, ja, das ist so eine Art Rollenspiel, nachts sich in eine Katze verwandelt, sich so ähnlich anzieht, durch den Garten schleicht wie eine Katze und aus einem Fressnapf ihre Milch schleckt und so Sachen. Also wenn ihr mir sowas erzählen wollt, sehr gerne. Morgen Thema Katzen, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Gerne auch während der Sendung und natürlich auch mailen domian@wdr.de. Thema Katzen morgen bei uns. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich bin verbunden mit Manfred und Manfred ist 50. Hallo Manfred. Ja, hallo Jürgen. Hallo Manfred, um was geht's? Ich freue mich mal mit dir zu sprechen und dich persönlich zumindest mal am Telefon kennenzulernen. Super. Prima, freut und mich zwar, auch. Ja, danke. Und zwar, mir geht's darum, ich komme aus Stendal. Das ist ein Ort in Sachsen-Anhalt. Ich weiß, ja. Und ein Vorort von Stendal ist Insel. Es dürfte ja ein Begriff sein eigentlich. Ja, ist es auch, ja. Ja, und zwar nur mal kurz so angemerkt, dort sind vor circa einem Jahr zwei Straftäter aus Freiburg hingezogen. Die haben vor 25 Jahren eine Frau vergewaltigt. Mhm. So, und seit vorigem Jahr ist dort in diesem Dorf Unruhe. Das heißt, dort finden jede Woche Demonstrationen statt. Ich weiß, großes Thema in der Presse, kriegt man überall mit. Ja, ja, mhm. Ja, ja. Mhm. Das sind so mal 50, 60 Leute, die dort gegen diese zwei Straftäter demonstrieren. Mhm. Und dann haben sich mittlerweile auch eine Zeit lang dort Nazis mit untergeordnet. Nazis? Die dort mitgebrüllt, ja, ja. Mhm. Mhm. Die dort mitgebrüllt haben. Und bloß mal vorneweg, um das mal zu sagen, also ich verurteile prinzipiell eine Gewalt gegen andere Menschen. Mhm. Das heißt auch natürlich, auch wenn eine Frau vergewaltigt wird. Mhm. Aber die Sache ist 25 Jahre her. Mhm. Die Leute haben dafür im Bau gesessen mhm. und sind entlassen worden. So, und die haben da das Recht auf freie Wohnungswahl in ganz Deutschland. Ja. Und die müssen ja auch irgendwo wohnen. Die können, mhm. wo sollen sie denn hin? Mhm. Das ja? heißt, ich höre daraus, für dich ist das kein Problem, wenn die in Insel wohnen. Na, im Gegenteil. Denn wir wissen doch auch gar nicht, was haben wir denn für Nachbarn? Was hat denn mein Nachbar auf dem Kerbholz? Mhm. Das wissen wir doch alles nicht. Mhm. Und das wollen wir auch gar nicht wissen. Jetzt erklär mir doch mal bitte, das ist mir bisher nie so richtig klar geworden beim Lesen über diesen Fall. Warum sind die, das sind doch keine Einheimischen von Insel? Nein, natürlich nicht. Nein. Warum kommen die gerade in diesen kleinen Ort nach Sachsen-Anhalt? Warum? Ja, warum? Ja, das ist ein Fehler der Politik. Die wären natürlich in einer Großstadt besser aufgehoben. Absolut, ja. Als in so einem kleinen Ort wie Insel. Ja, aber da können doch die Leute aber nicht. Nein, nein, nur mal die Frage. Das heißt, man hat von Staats wegen das organisiert, dass die auch noch zusammen dort bei euch wohnen sollen. Genau. Aber die haben da freie Wohnungswahl. Die könnten doch jetzt sagen, nee, das ist hier uns zu heiß, wir gehen nach Berlin. Nun, pass auf. Sind ja aus Freiburg und die hatten dort eine Insel entlassen worden, waren einen Zahnarzt irgendwie kennengelernt, wie der zusammenhängt, weiß ich nicht. Mhm. Und der Zahnarzt, dem gehört dieses Haus hier in Insel. Mhm. Und der hat die hierher gebracht. Ach so. Die haben sich denn ja ganz normal auf der Agentur für Arbeit gemeldet mhm. und die Dame dort, diese Arbeitsberater, wie sich das nennt, ja. die hat natürlich nichts anderes zu tun, als in Insel rumzubesauen. Das sind zwei ehemalige Straftäter, die haben Frauen vergewaltigt. Ja. Und dadurch ist dann alles rausgekommen. Auch nochmal zur rein sachliche Frage. Warum sind diese Männer überhaupt im Doppelpack da? Ja, das ist wohl Zufall. Also die sind wohl befreundet. Ach so. Aber die sind auch nicht schwul oder irgendwas. Nee, die sind im Prinzip mehr oder weniger nur befreundet, auch kennen sie aus dem Knast raus. Weil ist ja auch komisch. Also sind zwei Leute, die waren wegen Vergewaltigung mhm. so viele Jahre im Knast, kommen dann zusammen raus und gehen dann zusammen in diesen kleinen Ort Insel. Das ist so merkwürdig. Ja, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Aber wie gesagt, darüber hat man sich weniger Gedanken gemacht. Hast du die schon mal gesehen, die beiden Männer? Nein. Die sitzen da in diesem Haus von dem Zahnarzt? Die sitzen in dem Haus und trauen sich dort fast gar nicht mehr raus. Gehen die schon mal einkaufen? Ja, müssen sie ja, mit dem Moped fahren sie denn. Ist ja mittlerweile auch so weit, dass das Haus komplett unter Polizeischutz steht. Wie viele Einwohner hat Insel? Insel hat ungefähr 400 Einwohner. Das ist ja also wirklich winzig. Da kennt jeder jeden und jeder kennt jede Einzelheit von jedem Nachbarn. Ja. Und wie gesagt. Lass mich noch fragen, von den 400 Leuten, du hast gerade eine Zahl genannt, 50 demonstrieren immer ungefähr. Ja. Was glaubst du, wie viel Einwohner wirklich krass dagegen sind und wie viel Einwohner so ungefähr deine Meinung haben? Also ich schätze mal, dass vielleicht 10, 20 komplett dagegen sind. Mhm. Der Rest von den 50, 60 Leuten rennt hinterher. Mhm. Und die anderen 250, davon sind vielleicht wieder 10, die sich öffentlich melden und auch für die Straftäter eintreten. Mhm. Und der Grund von meinem Anruf heute ist eigentlich, gestern Abend um 21.45 Uhr in der ARD kam die Sendung Fakt. Mhm. die habe ich nur bewusst geguckt, nicht deswegen, ich wusste nicht, dass er kommt, ich gucke das eigentlich jede Woche. Mhm. So, und dort habe ich mit offenen Augen und offenem Mund vorm Fernseher gesessen und habe gedacht, ich höre nicht richtig. Da hat ein Journalist von der ARD rausgefunden, dass dort in diesem Ort Insel 2005 ein 12-jähriges Mädchen vergewaltigt wurde. Mhm. Ein 12-jähriges Mädchen. Die wurde vergewaltigt von einem 21-jährigen jungen Mann aus Insel. Das heißt, aus deinem Dorf, und du wusstest das nicht? Aus dem Dorf. In dem du wohnst? Genau. Nee, ich wohne ja in Stendal, ein paar Kilometer. Achso, Entschuldige, ja, klar. So, und der ist dort 2005 auch vom Landgericht Stendal wegen schweren Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Mhm. Die Sache aber an der ganzen Sache ist, dass dort viele Einwohner aus Insel, wo ein Großteil von dagegen waren, dass dieser Mann überhaupt angezeigt wird. Mhm. Weil man könnte ihm ja nun nicht die Zukunft verbauen. Mhm. Und alles drum und dran. Das Mädchen wäre ja selber schuld. Das wurde so gesagt, das Mädchen wäre selber schuld mit 12 Jahren, weil ja da sowieso jeder rüberrutschen kann. So wurde eben im Bericht gesagt. Zu was ist denn dieser Mann verurteilt worden? Das wurde leider nicht gesagt in dem Beitrag. Wurde denn gesagt, ob dieser Mann aus dem Knast wieder raus ist? Auch nicht. Nee, es wurde nicht gesagt, wie lange, wieso und weshalb. Aber es wurde gesagt, dass eben die Bürger aus dieser Bürgerinitiative, zumindest ein Teil davon, damals dagegen waren, dass da überhaupt angezeigt wird. Verstehe. Ja? Da sieht man die Verlogenheit. Und diese Doppelmoral, diese Verlogenheit, das kann es ja wohl nicht sein. Mhm. Ich war gestern Abend so wütend, ich habe mich erstmal hingesetzt, habe einen Leserbrief geschrieben an unsere Volksstimme, die ist so eine lokale Zeitung, und Ich bin immer noch aufgeregt darüber, weil ich da so wütend drüber bin. Weißt du, Manfred, ich sehe das natürlich genau wie du, dass jemand, wenn er seine Strafe abgesessen hat, wenn er Reue zeigt, absolut eine neue Chance kriegen soll. Ja. Dass da keine Menschenjagd entstehen darf. Na gut, dass er das Wort sagt. Ja, das darf nicht geschehen. Da sage ich noch einen Tipp dazu, sage ich gleich noch was dazu. Nur, da das jetzt so lange schon läuft, habe ich mich nur gefragt, so als Außenstehender, warum ziehen diese Männer nicht die Konsequenz und gehen freiwillig weg? Ja, wollten sie ja. Und der eine von dem, der Jüngere, der ist, glaube ich, 45 oder 55, weiß ich jetzt nicht genau, der ist ja weg gewesen für 2 Tage. Der ist nach Chemnitz gezogen. Hm. Und dann gibt es in Deutschland so eine große Zeitung, Boulevardzeitung mit 4 Buchstaben, du weißt, was ich meine. So, und die haben nichts anderes zu tun gehabt, als die Adresse von denen rauszukriegen in Chemnitz. Mhm. Und dort groß in der Zeitung zu wählen, Name, Adresse und so. Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass der dort auch nicht glücklich geworden ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Im Prinzip, weil die Nachbarn mit Transparenten und allen drum und dran aufgetaucht sind. Also ist er 2 Tage später hier wieder zurückgekommen, weil er nicht wusste, wohin. Mhm. Im Prinzip also ihm wurde, wäre die beste Lösung eine große Stadt, wo sie in der Anonymität untergehen würden. Ja, bloß ob das überhaupt hinhaut. Ja, das ist die Frage. Ja. Halten denn diese Demonstrationen in Insel, kriegst du das mit, sind die wirklich abnehmend oder permanent kommen die Leute dahin jede Woche und demonstrieren? Also ich sage mal, bis vor 2-3 Wochen war das jede Woche gewesen. Mhm. Und dann war ja der Magdeburger Landtag, viele Vertreter von den Parteien dort, die waren ja extra in Insel gewesen. Ja, habe ich auch gelesen. Ging ja damals auch durch das Fernsehen und so, durch die Presse. Mhm. Und da haben dort wegen Grundgesetz und wegen Menschenrechte demonstriert und so. Und seitdem war noch keine Demo wieder. Ach so. Das haben sie dazu mehr oder weniger im Verborgenen gemacht. Naja, das kann ja das sein. Das lassen sie auch keine Öffentlichkeit mehr ran und so. Es kann ja sein, dass es sich vielleicht doch jetzt ein bisschen beruhigt. Besteht die Hoffnung? Ja. Ich hoffe es und viele meiner Bekannten auch. Mhm. Und also, an dem Leser, ich will bloß mal kurz sagen, der Ortsbürgermeister von Insel ist dort ein Alexander von Bismarck. Mhm. Und in meinem Leserbrief, das vielleicht bloß noch mal zum Schluss, habe ich zum Schluss noch den Tipp gegeben an den Herrn Bismarck, Adel verpflichtet, auch zum Nachdenken, weil er der Anführer ist von der ganzen Sache. Ach, er ist der Anführer, das wusste ich auch ja, nicht. Ja, er unterstützt die ganze Sache dort und er soll sich überlegen, wofür das C in seiner Partei steht. Gut. Und zum Schluss habe ich ihm den Tipp gegeben, er möchte doch bitte mal Guido Knopps Holocaust lesen. Und zwar das erste Kapitel, das heißt nämlich Menschenjagd. Ja, nur wollen wir... Okay, jetzt wollen wir es nicht gleich so weit ausdehnen, aber wir wollen jetzt auch vorsichtig sein, dass wir das nicht übertreiben mit der Kritik, aber ich bin ja komplett auf deiner Seite. Ja. Jeder Mensch hat eine neue Chance und wenn die sich jetzt ordentlich da verhalten, dann ist es auch gut. Und jede Form von Menschenjagd ist natürlich furchtbar, gibt's gar nicht zu reden. So ist es, so ist es. natürlich bleibt auch das furchtbar, was die gemacht haben. Ja, und auch die Opfer werden vielleicht auch noch leben und für die ist das auch ganz grauenhaft. Aber Gott sei Dank wohnen diese Opfer nicht in Insel. Das ist ja auch schon mal, das ist ja auch schon mal sehr beruhigend. Ja. Manfred, danke für deine Meinungsäußerung. Interessant, dass du angerufen hast. Alles und Gute. Ich habe mich gefreut, dass ich mir mal mit dir unterhalten konnte. Sehr gerne. Schöne Grüße nach Stendal. Ja, tschüss. Danke schön. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Marlene, die ist 40. Hallo Marlene. Hallo. Marlene. So, wir beide jetzt. Um was geht's? Ja, also es geht darum, dass ich einen 3 Jahre älteren Bruder 100% geistig behindert habe. Mhm. Und meine Mutter ist 77. Und gibt dieses Kind nicht ab. Das heißt, der Bruder lebt nach wie vor bei der Mutter. Ja. Dein Vater lebt nicht mehr? Doch. Doch. Der ist jetzt 80 geworden. Also der Bruder lebt bei den Eltern. Das kann sogar gut sein, dass sie zuhören. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also der Bruder lebt bei den Eltern? Ja. Mhm. Sind die Eltern denn noch fit? Mhm. Bedingt. Was heißt bedingt? Ja, das bedeutet, dass es geht darum, dass wir sind 6 Kinder und wir reden mit Engelzungen seit Jahren darüber, dass das so nicht weitergehen kann. Warum? Weil meine Mutter zu alt ist, um dieses Kind zu betreuen und zu verpflegen. Funktioniert es denn im Moment noch so einigermaßen? Irgendwie schon, ja. Aber die Sorge von euch ist, dass die Mutter ist nun auch schon 77, dass es vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr so gut läuft und dann stehen alle vor einem ganz großen Problem. Ja, nee, es ist aber jetzt schon. Oder jetzt schon? Ja, es ist jetzt schon. Was wollt ihr denn, also ihr anderen Geschwister, sage ich so? Wir wollen, dass sie sich aussuchen kann, wo er hinkommt. Ich meine, wir werden nicht dafür zuständig sein. Also es ist schon so, dass wir werden uns auch um ihn kümmern, aber dass er in eine betreute Stelle kommt und sie kann sich aussuchen, wohin. Der Sohn, der Bruder ist geistig behindert, sagst du? Ja, 100%. Stark geistig behindert? Ja, ja. Kann er sich bewegen oder sitzt er im Rollstuhl? Nee, er ist halt Mongoloid. Er ist zu 100% Mongoloid, das bedeutet einfach, also Down-Syndrom. Gut, aber da gibt es ja viele Leute, die ein relativ normales Leben führen. Nee, nein, er ist aber, er hatte einen Sauerstoffmangel bei der Geburt, er ist einfach, er kann nicht reden, er braucht, es kommen die gesundheitlichen Probleme in dem Alter mittlerweile dazu, dass er Harnblasenverengungen hat und permanent auch ins Krankenhaus muss und da ausrastet und meine Mutter kann sich da nicht mehr gegenstellen. Wir versuchen uns da mit einzubinden. Ja. Kann er sich eigenständig bewegen? Ja, das schon, natürlich. Er geht auch noch auf Toilette und er ist selbstständig, aber du musst ihm alles selber, also du musst ihm alles dahinstellen und du musst auch dabei sein. Ich verstehe. Das Problem ist mir jetzt klar. Okay. Das heißt, in der Tat muss man jetzt darüber nachdenken, was mit dem Jungen, ich sag mal mit dem Jungen, mit dem Mann. Ja, er hat einfach viel mehr Kraft. Und hat sie umgeschubst und sie ist dann gegen eine Türkante gefallen und hatte dann halt irgendwie massive Verletzungen dadurch. Es gibt keine Möglichkeit, dass der Bruder bei einem von euch, von den Geschwistern, leben könnte. Nee, so nicht. Das geht nicht. Das heißt, was wäre für dich die optimale Lösung? Dass meine Mutter das einsieht und sich aussucht, wo er zu leben hat. In einem Behindertenheim? Ja, genau. Also es gibt bei uns auch in der Nähe, sie hat ja auch immer so diese Kurzzeitpflegen schon in Anspruch genommen, nimmt sie nach wie vor wahr. Das heißt, er war schon mal in so einer Einrichtung? Ja. Und wie hat er sich da gefühlt? Was glaubt ihr? Ja, das ist natürlich immer schwierig beim Abgeben. Und aber es ist, also der fühlt sich zum Teil sogar sehr wohl. behaupte ich jetzt mal. So, das heißt, ihr müsst jetzt mit Engelszungen einreden auf eure ja. Eltern. Also ja. ich sehe das auch so. Ja. Das ist natürlich toll, dass deine Eltern sich so lange ja. um den Jungen gekümmert haben. Da ja, geht, natürlich, das, aber das ist großartig. Also irgendwann ist auch mal Sense. Ja, vor allen Dingen kann natürlich der schwere Fall eintreten, dass plötzlich deiner Mutter was passiert, das sie nicht ja. mehr kann. Und dann auf die Schnelle dann was zu organisieren, ja. ist ja viel schwieriger, als wenn man das jetzt in Ruhe einfädelt. Richtig. So, dass deine Mutter, wenn das nicht so weit weg ist, dieses Heim, doch noch genau. oft zu Besuch hingehen kann und dass einfach der Kontakt so besteht. Aber dass sie, die Mutter, in gewisser Weise entlastet wird. Genau. Warum will sie das nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie will nicht loslassen. Und die Argumente, wenn du ihr das so erklärst? Ja, auch so. Natürlich geht es auch darum, sie kriegt da Pflegegeld, was sie wirklich brauchen, weil sie echt beide nur kleine Renten kriegen, obwohl sie ihr Lebtag für eine achtköpfige Familie aufgekommen sind. Ja. Ist das, also spielt das Geld eine große Rolle? Ich sage mal bedingt. Ich glaube, sie hält sich da irgendwie noch dran fest. Okay, wie viel Geld ist das? Weißt du das? Das sind die Pflegestufe 2. Was sind das dann? Ich weiß es nicht. Ups. Nicht viel, ich glaube 340 oder sowas. So, das Geld darf ja nicht die Rolle spielen. Nee. Ihr seid... Also erstmal brauchen deine Eltern dann ja auch weniger Geld, wenn der Sohn nicht mehr da wohnt. Wie bitte? Ich sag, die Eltern brauchen dann ja auch weniger Geld, wenn der Sohn nicht mehr da wohnt. Ja, ja. Und zum anderen finde ich, wenn ihr 6 Kinder seid und die Eltern haben wirklich sehr wenig Geld, dann habt ihr die verdammte Pflicht, eure Eltern auch ein bisschen zu unterstützen. Das ist aber überhaupt nicht das Thema. So, deswegen müssen wir gar nicht weiter über Geld reden. Nee, ja? Überhaupt nicht. Es okay. geht darum, dass meine Mutter dieses Kind nicht abtritt. Das habe ich schon verstanden. Aber also du gerade mit dem Geld auch anfängst. Das muss ich ja nochmal jetzt dazu erwähnen, dieses Kind ist 1,54 Meter groß und hat mittlerweile ein Netz im Bauchraum, weil es totgefüttert wird. Weil alles, was meine Eltern irgendwie jetzt im Alter noch besitzen, die haben die Fische von meinem Sohn totgefüttert, weil die platzen. Hm. Wirklich. Also meinen dann dem Mann ja, ja. was Gutes zu tun, indem ja. sie in... Ja. ja, aber ihr seid 6 Kinder, könnt ihr denn nicht mit Gewalt, welche Position hat denn der Vater in dem Ganzen? Die Position des Vaters ist die, dass er froh ist, dass er 80 geworden ist und dass er alles getan hat. Und es ging immer nur darum, dass die Mutter hat eigentlich im Grunde alles strukturiert. Also er macht mit, wie die Mutter es will. Er war der Verdiener. Er liebt ihn auch. Sie sitzen zusammen am Tisch und halten sich die Hände und... Nochmal, Marlene. Ihr müsst das ja auch, es wäre sogar vielleicht toll, wenn deine Eltern zugucken würden heute Abend. Hm. Deine Eltern haben eine große Lebensleistung vollbracht, ja. dass sie diesen Jungen so lange gepflegt und gehegt haben. Ja. So. Aber zum Leben gehört auch eine realistische Einschätzung dazu. Ja. Wenn jemand 80... Wir verlieren die jetzt. Moment, wenn jemand, ja, nicht so Vorwürfe erstmal machen. Sagen wir mal, jemand ist 80 und 77. Mhm. Dann ist es das Normalste der Welt, dass man halt nicht mehr so stabil ist und stark wie noch vor 10 Jahren. Mhm. Und es besteht einfach die Gefahr, dass man vielleicht auch irgendwie noch schwerer erkrankt. Deshalb ja. wäre das Beste für den Jungen, das, so müsst ihr es den Eltern vielleicht auch erklären, vielleicht hören sie aber, wie gesagt, jetzt zu, das Beste für den Jungen, das jetzt alles klug einzufädeln, ja. dass er in eine gute Betreuung kommt, für den Fall, dass den alten Leuten was passiert. Richtig, darum geht's. So, das müsst ihr ihnen wirklich mit Engelszungen klar machen. Das haben wir, aber das tun wir seit Jahren, das ist das ja, Domian. Tja. Verstehst du, das ist seit Jahren, versuchen wir meiner Mutter da näher zu bringen, dass sie dafür noch zuständig ist und in der Lage sein kann. Genau, letztendlich könntest du doch das Argument bringen, dass sie dem Sohn sogar sehr schaden, wenn sie das zu sehr auf die lange Bank schieben. Denn wenn die Mutter plötzlich einen Schlaganfall hätte, beispielsweise, ja. dann ist Holland in Not. Dann ist ja. großes Drama da und irgendwas muss dann passieren, auf die Schnelle. Ja. So kann man das aber alles jetzt vorsichtig und klug einfädeln. Ja, ja, darum geht, aber das prallt immer alles an ihr ab. Das tun wir doch seit Jahren. Und keiner von den Kindern hat Zugang, der das vielleicht ein bisschen überzeugender... Wir sind drei, die da immer, also ne, mein Sohn, mein Bruder und ich. Mhm. Und die restlichen, die sind halt auch so ein bisschen außen vor. Die sind dann wieder irgendwie mit ihren Lebenslagen beschäftigt, wie auch immer. Okay, gibt es eine Respektsperson, einen Pfarrer, einen Bürgermeister, nee, einen Arzt? Irgendjemanden, den deine Eltern sehr respektieren? Nee. Nein. Überhaupt niemanden? Nein. Marlene, ich kann euch nur ermutigen, das weiter zu versuchen. Ja. Ich habe die große Hoffnung, dass die Eltern zugucken heute Nacht. Vielleicht hat das eine kleine Wirkung. Denn es geht ja nur darum, das Beste für den Jungen zu arrangieren. Und das ist doch im Sinne deiner Eltern. Ja. Es geht ja nicht darum, dass jemand deinen Eltern den Jungen wegnehmen will. Nee, darum geht's Gottes Willen. Nein, darum geht's doch gar nicht. Vielleicht solltest du dir auch noch, wir werden dich gleich nochmal anrufen, vielleicht gibt es noch irgendeine Informationsstelle, Familienberatungsstelle, wo du dir auch noch Informationen holen könntest und so ein bisschen. Ja, das wäre gut. Ja, das machen wir. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, Marlene. Hoffen wir sehr, dass Mama und Papa zugehört haben. Ja, vielen Dank. Und wenn Mama und Papa von Marlene zugehört haben, bitte unternehmt etwas. Macht's für euren Jungen. Okay, danke schön. Marlene, wir rufen dich gleich wieder an. Ja, und tschüss. Tschüss, ciao. So, meine Lieben, jetzt nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen möchte ich mit euch über Katzen reden. Seid ihr Katzenhasser oder seid ihr Katzenliebhaber? Habt ihr mit einer Katze schon mal den Horror erlebt oder habt ihr mit einer Katze schon mal etwas ganz, ganz Tolles erlebt? Vielleicht hat euch eine Katze mal das Leben gerettet oder vielleicht hat eine Katze euch mal in einen schlimmen Unfall verwickelt, dass die Katze schuld daran war. Oder hattet ihr mit einer Katze wegen einer Katze vielleicht auch schon mal ein übernatürliches Erlebnis oder etwas, was man sich gar nicht so erklären kann? Vielleicht hatte die Katze den siebten Sinn. Wie auch immer, wenn ihr gerne morgen mit mir über Katzen reden wollt, dann meldet euch morgen ab 0 Uhr unter 0800 220 5050, gerne auch während der Sendung und gerne per Mail domian@wdr.de. Dennis, 32. Guten Morgen. Hallo. Dennis, grüß dich. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um einen Unfall, der passiert ist auf unserem Schützenfest. Mhm. Wann? In diesem Jahr? Am letzten Wochenende. Ja, was ist das für ein Unfall? Das ist ein Unfall, der passiert ist mit einer Kanone, also mit einer Schützenkanone und da ist jemandem die Hand abgerissen worden. Ach du lieber Himmel, was heißt mit einer Schützenkanone? Mit so einer richtig mittelalterlichen Kanone? Nee, das ist eine Kanone gewesen, sag ich mal, die nachgebildet worden ist, die so aussieht wie eine mittelalterliche Kanone, aber es ist eine Böllerkanone. Ja, eine Böllerkanone, ja, also ist zum Böllern halt. Genau. Und wie ist dieser Unfall dann genau passiert? Ja, ich sag mal, wie das jetzt genau passiert ist, das müssen letzten Endes Sachverständige klären. Es ist wohl, also wir hatten unser Kaiserschießen vom Schützenverein und also die Kanone ist dann auch zweimal anstandslos abgeschossen worden. Und beim dritten Schuss... Zum Böllern ist die abgeschossen worden. Bitte? Einfach zum Böllern, nicht zum Schießen. Also genau, ja, nur zum Böllern, nicht zum Schießen, also da ist nichts rausgekommen, sondern es war nur zum Böllern. Mhm. Und beim dritten Schuss ist dann der Schuss zu früh losgegangen und hat also unserem Schützenbruder, sag ich mal, die Hand, Wenn das Ding nur böllert, dann kommt da vorne doch irgendwas raus? Ja, also es kommt nicht wirklich raus. Es ist passiert beim Stopfen. Also die, ich sag mal, das ist so gewesen, dass derjenige, der das bedient hat, die Kanone gestopft hat mit einem Stab, der dann da reingesteckt wird. Ja. Und da wird also richtig das, das Schwarzpulver verdichtet. Ja. Und bei diesem Verdichten ist es dann passiert. Ach so, da ist das nach hinten losgegangen. Er ist nach vorne losgegangen, aber er hatte also eben seine rechte Hand noch an diesem Stab, der das eben reinstopft. Ja, ja. Und bei diesem Ladevorgang ist ihm das halt passiert. Gab es dann auch noch einen Rückschlag oder sowas? Genau, also es gab einen Knall und ich wunderte mich noch, weil ich auch im Verein aktiv bin und wunderte mich noch, dass der dritte Schuss so schnell nach dem zweiten kam und sah dann nur, dass er ohne Hand Also die ganze Hand ist abgerissen. Ja. Und dann, was habt ihr da gemacht? Das ist ja grauenhaft. Ja, also wir haben, erste Hilfe geleistet und also die Ersthelfer, die vor Ort waren, muss ich sagen, waren auch wirklich, also à la Bonheur, muss ich sagen. Also das, was man mal irgendwann mal gelernt hat in der Fahrschule oder egal wo, die waren sofort zur Stelle. Wir haben abgebunden, ich war auch mit dabei und... Lag denn die Hand noch da rum? Nein. Wo war die Hand? Die war weg. Wie weg? Zerfetzt? Ja. Ach. Also sie war nicht nur abgerissen, die war abgerissen und zerstört, komplett zerstört. Also die haben wir nicht mehr wiedergefunden. Du lieber Himmel. Ja. Oder ist der Mann dann hoffentlich schnell ins Krankenhaus gekommen? Also der Mann ist, ich sag mal, die ganze Zeit ansprechbar gewesen und wir haben mit ihm gesprochen. Und er ist auch sehr ruhig gewesen, also erstaunlich ruhig. Aber wir haben von der Hand, wenig wieder gefunden. Bis zum Schluss auch später dann nicht? Ja, so einen Tag später haben wir noch Teile gefunden, aber das war dann auch zu spät. Das heißt definitiv, der Mann hat seine ganze Hand verloren. Ja. Wie geht's ihm jetzt? Also es geht ihm nach den Informationen, die wir haben von seiner Frau, geht's ihm ganz gut und es geht ihm, den Umständen entsprechend gut. Er ist stabil. Mhm. Er ist nicht mehr auf der Intensivstation und er ist soweit, auf dem Damm. Aber also er hat seine Hand natürlich verloren und wir müssen jetzt gucken, dass sein Unterarm noch erhalten bleibt. Ach, der ist auch verletzt, ja. Also der war nicht verletzt, als wir ihn behandelt haben oder als wir ihn erst versorgt haben, war er noch nicht verletzt. Ich weiß nicht, wie es mit dem Unterarm weitergeht. Es kann sein, dass da noch ein Infekt entsteht, das wissen wir ja alle nicht. Ja, das kann immer passieren, du hast recht. Aber auf jeden Fall wollten wir unser Schützenfest feiern, jetzt am kommenden Wochenende. Und wir haben das als Verein jetzt abgesagt. Finde ich auch verständlich. Ja. Ist das ein kleiner Verein? Na, es ist ein relativ großer Verein und ich habe dich eigentlich angerufen, weil jetzt so mit 2-3 Tagen Abstand erst gemerkt habe, wie schlimm das eigentlich ist. Mhm. Lass mich mal fragen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wer hat Schuld daran? Das weiß niemand. War das erlaubt? Diese Kanone als Böller so zu benutzen, wie du es gerade beschrieben hast? Ja, also es war alles erlaubt. Es hatten alle, also dieser Schütze, der das gemacht hat, oder dieser Kanonier, hatte einen Schein dafür. Er hatte also alle Berechtigungen und alle, die daran beteiligt waren, hatten ihre Berechtigungen. Warum ist es denn dann überhaupt schief gelaufen? Das muss jetzt ein Sachverständiger klären. Darüber zerbrechen wir uns alle den Kopf. Okay, hast du ja am Anfang auch schon gesagt, dass man das nicht so klar sagen kann. Also da kann man jetzt nicht sagen, da ist irgendein Gesetz überschritten worden oder ihr habt ja irgendwas halb Illegales gemacht. Das kann man gar nicht so sagen. Also es hat aus unserer Sicht niemand Schuld. Mhm. Und es kann auch niemand verantwortlich gemacht werden. Wir haben jede Vermutung wäre jetzt auch falsch. Wir müssen jetzt abwarten, was der Sachverständige zu der Kanone sagt. Und Mein Gott. Ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das für dich auch ein Schock ist. Wenn man das dann so sieht, das ist ja ein Anblick, den du wahrscheinlich in deinem Leben auch noch nie gehabt hast, so etwas. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Nein. Dann kann man so ein klein bisschen ermessen, was unsere Soldaten so zu sehen bekommen. Ja. Jetzt sage ich es im Fernsehen, aber ich bin Soldat. Du bist Soldat. Ich war in Afghanistan. Ich habe sowas auch in Afghanistan noch nicht erlebt. Mhm. Ich habe sowas das erste Mal da erlebt. Und ich war jetzt nicht der Ersthelfer, der als erstes da war. Das will ich auch ganz klarstellen. Ich war so als, ich sag mal, Dritt-, Viert-, Fünft-Helfer da. Mhm. Dich hat's geschockt. Ich, ja, doch. Und ich sag mal, der ganze Verein ist irgendwo geschockt. Und Genau, wir konnten nichts anderes machen, als das Schützenfest jetzt abzusagen. Finde ich aber auch völlig richtig, Dennis. War jetzt auch folgerichtig, ne? Ja, hätte ich auch gemacht. Ich hätte es, wenn an eurer Stelle keinen Bock da zu feiern und zu schunkeln oder sich, wenn der Schützenbruder da so schwer krank im Krankenhaus liegt. Das geht einfach nicht. Nee, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Was mich nur so beschäftigt, ist immer, ich bin jetzt vielleicht auch gar nicht mal psychisch so angegriffen, aber die Leute, die Verantwortung für die Kanone hatten, oder die sind sie mir Sorgen machen. Natürlich, was die sich vor Vorstellungen machen, dass sie vielleicht irgendeinen Fehler gemacht haben, irgendwas, genau, was man dann rauskriegen wird nach einer gewissen Zeit. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie die sagen sich auch, was machen wir jetzt? Nein, nur wartet erstmal ab, was dabei rauskommt. Es kann ja wirklich sein, dass es schlichtweg ein tragischer Unglücksfall war. Kann ja sein. Was deine Person anbelangt, du kommst mit diesem Schockanblick und dem Schockerlebnis nicht so ganz klar. Na, ich komme damit schon klar. Aber es beschäftigt dich natürlich. Es beschäftigt mich. Aber Dennis, ist ja auch klar. Das ist ja vor ein paar Tagen passiert. Das wäre auch komisch, wenn du es jetzt so schon bewältigt hättest. Also der Eindruck ist jetzt sehr klar noch und auch noch sehr klar vor Augen. Und der kam heute Abend nochmal wieder. Wo ich gesagt habe, so die letzten Tage war er eigentlich nicht so klar da. Aber heute, muss ich sagen, kam das doch nochmal. Sprich viel drüber. Rede mit den Schützenbrüdern, das tut gut. Einfach, dass man sich viel austauscht darüber. Besucht euren Schützenbruder, das werdet ihr so machen, wenn er relativ stabil ist. Und seid einfach auch viel für ihn da danach. Ich glaube, da könnt ihr viel machen. Dass er nicht das Gefühl hat, dass er alleine gelassen wird, dass er ausgegrenzt wird, was oftmals bei Unfällen, nach Unfällen so ist. Seid für ihn da und nehmt ihn wieder in die Gemeinschaft mit rein. Also ich sag mal, was wir auch festgestellt haben, ist, dass im Internet natürlich so viele böse Kommentare kommen. Und dass viel gesagt wird, ja, da war natürlich Alkohol im Spiel, der war nicht nüchtern, da wurden Fehler gemacht aufgrund von Alkohol. Ich sag mal, und das tut natürlich auch fürchterlich weh, weil... Das stimmt nicht. Das stimmt nicht, ne? Ja, vergiss mal das Internet. Das Internet ist Segen und Fluch zugleich. Fluch vor allen Dingen in solchen Sachen. Da quakt dann jeder Hans Dampf irgendeinen Quatsch und überlegt gar nicht, welche Wirkung seine Formulierungen auf die anderen, auf die Betroffenen haben oder vielleicht sogar auf das Opfer selbst. Hoffen wir, dass wirklich keiner eine direkte Schuld trifft. Das wäre natürlich noch viel schlimmer. Und hoffen wir vor allen Dingen, dass er den Unterarm behalten kann und dass keine Infektion entsteht und so weiter. Also ich sag mal, wir hoffen als Verein, dass jetzt alles gut geht und dass er, ich sag mal, seinen Unterarm eben genau, was du gerade sagst, behalten kann. Und ich sag mal, das ist für uns das Wichtigste. Und ich sag mal, wir waren jetzt als kleiner Schützenverein, wir sind so ein kleiner Verein in Hamm und wir haben jetzt wirklich Medien ohne Ende da gehabt. Und ich hoffe, dass es ihm wirklich gut geht und dass er jetzt auf dem Weg der Besserung ist. Und wie ist er denn so seelisch drauf? Was sagen die Angehörigen? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Also er ist auf jeden Fall vom Körperlichen her stabil. Wie es vom Psychischen aussieht, weiß ich nicht. Wie alt ist der Mann? 34. 34. Ja, wahrscheinlich wird man ihm auch noch Beruhigungsmittel geben im Moment. Das ist ja auch alles ist richtig und gut. Und das wird auch eine Weile dauern, ehe er das dann verkraftet hat oder akzeptieren kann. Ich vermute mal, dass er so ruhig war, als es passiert war. Das hört man ja auch oft. Dass er da auch unter Schock gestanden hat und wahrscheinlich auch gar keinen Schmerz gespürt hat. Also so wie es mir vorkam, auf jeden Fall nicht. Aber das sind so typische, was du schon sagst, das sind so typische Schockreaktionen, wo man dann wahrscheinlich keinen Schmerz mehr spürt. Was habt ihr denn direkt danach gemacht? Ihr habt alles abgebrochen? Wir haben alles abgebrochen, ja, also wir haben das ganze Fest abgebrochen. Wir hätten eigentlich jetzt kommendes Wochenende unser Schützenfest gehabt und das haben wir also alles eingestellt. Verstehe. Ja. So Dennis, wir drücken jetzt erstmal die Daumen, dass dein Freund oder dein Bekannter, dein Kumpel den Umständen entsprechend gut aus der Sache rauskommt. Dass keine Infektion besteht, dass er den Unterarm behalten kann, dass das gut heilt, das ist wichtig jetzt zunächst. Ja. Vielen Dank, Domian. Alles Gute wünsche ich dir, Dennis, und alles Gute für deinen Freund. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss. So ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Katrin Mebold. Morgen nochmal der Hinweis. Katzen. Katzen ist morgen unser Thema. Eine Stunde über Katzen. Alles über Katzen. Gutes, Schlechtes, Schlimmes, Gruseliges, Ekelhaftes. Alles könnt ihr mir erzählen, was euch zum Thema Katzen einfällt. Ich habe heute noch in der Zeitung gelesen, dass die Katze das liebste Haustier der Deutschen ist. Noch weit vor dem Hund oder vor Vögeln oder irgend sowas. Also morgen möchte ich gerne mit euch über Katzen reden. Ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen unter 0800 220 5050 oder während der Sendung oder mailen domian@wdr.de. Schöne Nacht wünsche ich euch. Gute Nacht. Bis morgen. Bye bye.